1. Where ist Dai's Gestalt? Dai in Praktigen, Roten Gewanden aus Bosra in Edom Kontend in Ira Gewaltigen Kraft einherschreitet. Es ist Dirgenage, der gerechte Keet verkündet und Dai Mark besitzt, Rettung zu bringen. 2. Warum ist Dane Kledung so orfelig rot gefarbt, als hattest du in einer Kälte gestanden und Trauben zu treten? 3. ICH habe die Kälte all ein getreten, one dice mehr gemmend aus den Vulcan Bestand, in meinem Zorn habe ICH sie niedergestampft, so dass blatt mein Kleide besudelt. 4. Den ICH hat den Tag der Rashfest eingeplant, und das Jahr, in dem ICH mein Vogue Erlesen wollte, war nun gekommen. 5. ICH hielt Ausschau nach Unterstützung, wo Jedoch erstaunt, dass niemand mehr half, die Schalb vollbracht ICH den Sieg all ein Dirch mein Eigen Kraft und meinen gerechten Zorn. 6. In meinem Grim habe ICH die Volker zertreten und sie vernichtet, wobei ICH a Blatt auf die Erde fließen ließ. 7. ICH mokte die Nadigen taten und den Ruhm des Herrn prisen, einstenk all dessen, was a für uns getten hat, und seine großen Gut gegenüber dem Haus Israel. 8. A erklart, das sie sein Eigenes Volk seien und sich loyal verhalten werden, weshalb zu ihrem Retter word. 9. In all ira not lit o mit ihnen, und sein Engel rettet sie, aus lieb und erbarmen erloster sie und trug sie durch die gesamte Jeskitch der Vorzeit. 10. Denik lenten sie sich gegen in auf und betrupten seinen Heiligen Geist, woraufhin sich gegen sie wante und sie y ein fein bekämpfte. 11. Da erinnert sich das Foken die Vergangen in Tage und in Moos, Fragend, wo Dirgenige sei, der sie ein sicher Dirch das mir geführt und ihnen seinen Geist geschenkt hat. 12. Lies sein Majestatisch Markt und der Seat von Moos Worken und teilte das Wasser vor ihnen im sich einen Namen zu machen, der Uig in Erinnerung bleibt. 13. A 30 sie sicher Dirch die Cheffen fluten, so dass sie so sicher vorentritten y ein Ferd in der offenen Step, one Gemmel zu stolpen. 14. YV, das Friedlich ins Tal hinabsteit, so schenkte der Geist des Herrn seinem Volk Ruhe, auf dies Weiseres du dein Volk geleitet, dein Herrlichkeit zu offenbaren. 15. Blicken nun vom Himmel herabe us deiner heiligen Wohnung, wo sind dein leidenschaftlicher Eifer und dein Kraft geblieben, da du uns dein Mitgefühl und Erbarmen vorent holst? 16. Du bist doch unser Vater, selbst wenn Abraham und Israel uns nicht mehr kennen werden, du, Herr, bist unser Vater und von Jeher als unser Erlöser bekannt. 17. Warum lasst du uns von deinen Wegen abirren und erlobst, das unser Haus hart word, anstatt dich zu ehren? Keri doch zurück am deiner Diener willen, die dein Eigentum sind. 18. Ne für kurs sieht bisas dein Heiligs volk das Land, bever unseer feinde dein Heiligtum grausam zertreten. 19. Wir befinden uns in einer Lage, als hattest du niemals über uns geherrscht und als wären wir nie nach deinem Namen benannt worden, hattest du doch den Himmel zerrissen und warst herab gestiegen, damit die Berge vor deiner Gegenwart erzitten.